Abschnitt 3 aus David Copperfield Band 10 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 60. Kapitel Agnes. Als ich und meine Tante allein waren, unterhielten wir uns bis spät in die Nacht hinein. Wie die Auswanderer nie anders als hoffnungsvoll und guter Dinge nach Hause schrieben, wie Mr. Micawber wirklich zu verschiedenen Malen kleine Summen Geld zur Tilgung der pekuniären Verpflichtungen in Bezug auf die er so geschäftsmäßig gewesen, wie es sich zwischen Männern geziemt, geschickt hatte, wie Janet, die wieder bei meiner Tante bei ihrer Rückkehr nach Dover in Dienst getreten, endlich ihrer Lossagung vom Menschengeschlecht damit die Krone aufgesetzt, dass sie einen wohlhabenden Wirt geheiratet, und wie auch meine Tante diesem großen Prinzip die Krone aufgesetzt, indem sie die Braut in ihrem Vorhaben bestärkt und die Trauung mit ihrer Anwesenheit beehrt hatte. Dies und vieles andere, was mir zum Teil schon durch die von Hause erhaltenen Briefe mehr oder weniger bekannt war, besprachen wir jetzt ausführlich. Mr. Dick wurde natürlich nicht vergessen. Meine Tante erzählte mir, dass er alles, was ihm in die Hände komme, abschreibe und durch den Anschein von Beschäftigung König Karl I. in achtungsvoller Entfernung halte. Dass es eine der Hauptbelohnungen ihres Lebens sei, dass er, anstatt in gezwungener Einsamkeit zu vertrauern, in Freiheit und glücklich sei, und setzte als neue allgemeine Schlussfolgerung hinzu, dass nur sie allein vollständig wissen könne, was an dem Manne sei. »Und wann wirst du nach Canterbury gehen, Trot?« sagte meine Tante und klopfte mir auf die Hand, wie wir in unserer alten Weise vor dem Feuer saßen. »Ich werde ein Pferd nehmen und morgen früh hinüberreiten, wenn du nicht etwa mitfahren willst.« »Nein«, sagte meine Tante in ihrer kurz angebundenen Weise, »ich will bleiben, wo ich bin.« »Dann werde ich reiten«, sagte ich. »Wenn ich zu jemandem anders gereist wäre, hätte ich heute nicht durch Canterbury fahren können, ohne anzuhalten.« Das freute sie, aber sie antwortete, »Still, Trot, meine alten Knochen hätten auch bis morgen zusammengehalten«, und klopfte mich wieder sanft auf die Hand, während ich gedankenvoll ins Feuer sah. Gedankenvoll, denn ich konnte nicht wieder hier sein und so ganz in Agnes Nähe, ohne dass die schmerzlichen Gedanken in mir auflebten, die mich so lange beschäftigt hatten. Gelind mochte der Schmerz sein, der mir lehrte, was ich, als mein jüngeres Leben noch vor mir war, zu lernen versäumt hatte, aber es war nichtsdestoweniger Schmerz. »Ach, Trot«, schien meine Tante wieder zu sagen, und ich verstand sie jetzt besser, »blind, blind, blind.« Wir schwiegen beide mehrere Minuten lang. Als ich meine Augen wieder erhob, sah ich, dass sie mich aufmerksam betrachtete. Vielleicht folgte sie meinen Gedanken, denn sie waren jetzt leicht zu verfolgen, so launenhaft sie früher gewesen. »Ihren Vater wirst du als weißköpfigen Greis wiederfinden«, sagte meine Tante, »obgleich er in allen Hinsichten besser ist, ein wiedergewonnener Mensch. Du wirst auch nicht mehr hören, dass er alle menschlichen Interessen und Freuden und Schmerzen nach seinem kleinen Zollstab misst. Glaube mir, Kind, solche Sachen müssen erst zusammenschrumpfen, ehe sie sich in dieser Weise messen lassen.« »Das glaube ich wohl«, sagte ich. »Und sie«, fuhr meine Tante fort, »wirst du so gut, so schön, so voll Innigkeit und Uneigennützigkeit wiederfinden, wie sie immer war. Wenn ich ein größeres Lob kennte, Trot, ich würde ihrer damit gedenken.« Es gab kein größeres Lob für sie, keinen größeren Vorwurf für mich. Ach, warum hatte ich mich so weit verirrt? »Wenn sie die Mädchen, die sie unter sich hat, nach ihrem Vorbilde erzieht«, sagte meine Tante, und Tränen traten ihr in die Augen, »so hat sie ihr Leben gut angewendet, nützlich und glücklich, wie sie damals sagte. Wie könnte sie auch anders als nützlich und glücklich sein?« »Hat Agnes einen«, dachte ich mir laut, als dass ich sprach. »Nun, was?« sagte meine Tante kurz. »Einen Liebhaber«, sagte ich. »Dutzende«, rief meine Tante mit einer Art von entrüstetem Stolz aus. »Sie hätte 20-mal heiraten können, seit du fort bist.« »Das glaube ich«, sagte ich. »Das glaube ich, aber hat sie einen Liebhaber, der ihrer würdig ist? Agnes würde sich um keinen anderen kümmern.« Meine Tante saß eine Zeit lang nachdenklich da, das Kinn auf die Hand gestützt. Dann erhob sie langsam die Augen, sah mich an und sagte, »Ich vermute, sie hat ein Liebesverhältnis, Trot.« »Ein glückliches«, sagte ich. »Trot«, entgegnete meine Tante mit großem Ernst, »das kann ich dir nicht sagen. Selbst nur so viel zu sagen habe ich kein Recht. Sie hat es mir nie anvertraut, aber ich vermute es.« Sie sah mich so aufmerksam und teilnehmend an, ich bemerkte sogar, dass sie zitterte, dass ich jetzt mehr als je fühlte, dass sie vorhin meine Gedanken verfolgte. Ich nahm alle Entschlüsse, die ich in diesen vielen Tagen und Nächten gefasst hatte, und die vielen Kämpfe meines Herzens zusammen. »Wenn es sich so verhält«, fing ich an, »und ich hoffe, es ist der Fall.« »Ich weiß nicht, dass es der Fall ist«, sagte meine Tante kurz, »du darfst dich nicht nach meinen Vermutungen richten. Du musst sie geheim halten. Sie sind vielleicht unbegründet. Ich habe kein Recht, darüber zu sprechen.« »Wenn es der Fall ist«, wiederholte ich so, »wird es mir Agnes seinerzeit sagen. Eine Schwester, der ich so viel anvertraut habe, Tante, wird nicht karg mit ihrem Vertrauen gegen mich sein.« Meine Tante wendete ihre Augen so langsam von mir, als sie sie auf mich gewendet hatte, und deckte sie mit der Hand gedankenvoll zu. Etwas später legte sie ihre andere Hand auf meine Schulter, und so saßen wir beide da und schauten in die Vergangenheit zurück, ohne ein Wort miteinander zu sprechen, bis wir uns gute Nacht sagten. Frühzeitig am anderen Morgen ritt ich nach dem Schauplatz meiner Schulzeit. Ich kann nicht sagen, dass ich in der Hoffnung, einen großen Sieg über mich errungen zu haben, oder in der Aussicht, sobald wieder ihr Antlitz zu erblicken, schon ganz glücklich war. Die wohlbekannte Umgebung lag bald hinter mir, und ich kam in die stillen Straßen, wo jeder Stein mir ein Kinderbuch war. Ich ging zu Fuß nach dem alten Hause und kehrte wieder um, weil mein Herz zu voll war, um einzutreten. Ich kam wieder, und als ich im Vorbeigehen durch die niedrigen Fenster des runden Zimmers blickte, wo zuerst Uriah Heep und später Mr. Micawber gesessen, sah ich, dass es jetzt ein kleines Wohnzimmer war und keine Expedition mehr. Sonst war das stille alte Haus in seiner Reinlichkeit und Ordnung noch ganz so, wie ich es zum ersten Mal gesehen. Ich trug dem neuen Mädchen, das mich einließ, auf, Miss Wickfield zu sagen, dass ein Herr da sei, im Auftrage eines Freundes im Auslande, und sie führte mich die dunkle alte Treppe hinauf, sie warnte mich vor den mir wohlbekannten Stufen, in das noch unveränderte Empfangszimmer. Die Bücher, die Agnes und ich zusammen gelesen, standen auf ihren Brettern, und das Pult, an dem ich manchen Abend meine Schularbeiten gemacht, stand noch auf derselben Ecke des Tisches. Alle die kleinen Veränderungen, die sich während Heeps hier gewohnt eingeschlichen hatten, waren wieder abgeändert. Alles war, wie es in der guten, alten Zeit gewesen. Ich stand an dem Fenster und blickte über die alte Straße nach den gegenüberliegenden Häusern und dachte daran zurück, wie ich sie in meiner ersten Zeit hier an regnerischen Nachmittagen betrachtet und wie ich mir mancherlei Gedanken gemacht hatte über die Leute, die an den Fenstern erschienen und ihnen mit meinen Blicken treppauf, treppab gefolgt war, während Frauen in Kotschuhen über das Pflaster klapperten und der Regen in schrägen Linien herablief und aus der Traufe dort schoss und über die Straße strömte. Die Empfindungen, mit welchen ich die Landstreicher betrachtete, wie sie an solchen Regenabenden in der Dämmerung in die Stadt kamen und vorbeihinkten, ein Bündel an einem Stock über die Schulter, kehrten mit frischer Kraft zurück und waren wie damals unzertrennlich verknüpft mit dem Geruch von feuchter Erde und nassen Blättern und Dornen und dem Gefühl des Windes, der mich auf meiner mühsamen Reise angeweht. Das Aufgehen der kleinen Tür in der getäfelten Wand schreckte mich auf aus meinem Brüten und veranlasste mich, mich umzukehren. Ihre schönen und klaren Augen begegneten den meinen. Sie blieb stehen und legte die Hand aufs Herz und ich schloss sie in meine Arme. »Agnes, liebe Agnes, ich habe dich so unvorbereitet überrascht.« »Nein, nein, ich bin so froh, dich zu sehen, Trotwood. Liebe Agnes, welch Glück es für mich ist, dich wiederzusehen.« Ich drückte sie an meine Brust und eine kleine Weile lang schwiegen wir beide. Dann setzten wir uns nebeneinander hin und ihr Engelsgesicht blickte mich an mit dem Willkommen, von dem ich ganze Jahre lang wachend und schlafend geträumt hatte. Sie war so wahr, sie war so schön, sie war so gut. Ich schuldete ihr so viel Dankbarkeit, sie war mir so teuer, dass ich keine Worte für meine Empfindungen finden konnte. Ich versuchte ihr zu danken, versuchte ihr zu sagen, wie ich es oft schon in Briefen getan, welchen Einfluss sie auf mich gehabt, aber alle meine Bemühungen waren vergeblich. Meine Liebe und meine Wonne waren stumm. Mit der ihr eigenen lieblichen Ruhe beschwichtigte sie meine Aufregung, führte mich zurück zu der Zeit unseres Abschiedes, erzählte mir von Emilien, die sie im Geheimen viele Mal besucht hatte und sprach mit zartem Mitleid von Doras Grabe. Mit dem nie fehlgreifenden Takte ihres edlen Herzens berührte sie die Saiten meines Gedächtnisses so sanft und harmonisch, dass auch nicht eine verstimmt klang. Ich konnte der trauervollen, fernen Musik zuhören, ohne dass sie mir Schmerz machte. Wie konnte es auch sein, wenn in alles ihr teures Selbst, der bessere Engel meines Lebens, innig verwebt war? »Und du, Agnes«, sagte ich endlich, »erzähle mir von dir. Du hast mir noch kein Wort gesagt, wie du die ganze Zeit über gelebt hast.« »Was soll ich dir erzählen?« gab sie mir mit ihrem glücklichen Lächeln zur Antwort. Der Vater befindet sich wohl. Du findest uns hier friedlich und still in unserem alten Hause. Unsere Sorgen sind zu Ende, unsere alte Umgebung ist uns wieder geschaffen, und wenn du das weißt, lieber Trotwood, weißt du alles. Alles, Agnes, sagte ich. Sie sah mich an, wie mir vorkam, nicht ganz ohne Erregung. Weiter nichts, Schwester, sagte ich. Das Blut in ihren Wangen, das eben geschwunden war, kam wieder und schwand wieder. Sie lächelte mit einer stillen Bekümmernis, wie mir schien, und schüttelte den Kopf. Ich hatte versucht, sie auf den von meiner Tante angedeuteten Gegenstand zu bringen, denn so tief schmerzlich es auch für mich sein musste, dieses Geheimnis zu vernehmen, musste ich doch mein Herz erhärten und meine Pflicht gegen sie tun. Ich sah jedoch, dass sie unruhig wurde und gab es auf. »Du hast viel zu tun, liebe Agnes, mit meiner Schule«, sagte sie und blickte mich wieder mit der alten, heitern Fassung an. »Ja, es ist anstrengende Arbeit, nicht wahr?« »Die Arbeit ist so angenehm«, gab sie zurück, »dass es kaum dankbar ist, wenn ich sie so nenne.« »Nichts Gutes ist schwer für dich«, sagte ich. Wieder wechselte sie die Farbe und wieder sah ich dasselbe trübe Lächeln, wie sie den Kopf senkte. »Du wartest doch und besuchst den Vater«, sagte Agnes heiter, »und schenkst uns den ganzen Tag. Vielleicht schläfst du gern in deinem eigenen Zimmer. Wir nennen es immer noch dein Zimmer.« Das ging nicht an, denn ich hatte meiner Tante versprochen, heute Nacht noch zurückzukehren, aber mit Freuden wollte ich den Tag bei ihr bleiben. »Ich bin noch für kurze Zeit beschäftigt«, sagte Agnes, »aber hier sind die alten Bücher, Trotwood, und die alten Musikalien.« »Selbst die alten Blumen sind noch da«, sagte ich und sah mich um, wenn auch nicht dieselben Stöcke. »Ich habe während deiner Abwesenheit ein Vergnügen darin gesucht«, gab Agnes lächelnd zur Antwort, »alles so zu erhalten, wie es während unserer Kinderzeit war. Denn wir waren damals sehr glücklich, glaube ich.« Das kann der Himmel bezeugen, sagte ich. Und jede Kleinigkeit, die mich an meinen Bruder erinnerte, sagte Agnes, und ihre herzlichen Augen ruhten heiter auf mir, war mir ein willkommener Gefährte. Selbst dieses, sagte sie und zeigte mir das Körbchen mit Schlüsseln, das immer noch an ihrer Seite hing, scheint mir eine alte Melodie zu klingeln. Sie lächelte wieder und verließ durch die Tür, durch welche sie eingetreten, das Zimmer. Mir lag es ob, diese schwesterliche Liebe mit frommer Sorgfalt zu hüten. Es war alles, was ich mir übrig gelassen, und es war ein Schatz. Wenn ich ein einziges Mal die Grundlage des heiligen Vertrauens und der Gewohnheit, Kraft deren es mir geschenkt wurde, erschütterte, so war es verloren und konnte nicht wieder gewonnen werden. Dies stellte ich mir klar vor Augen. Je mehr ich sie liebte, desto mehr lag es mir ob, es nie zu vergessen. Ich ging durch die Straßen spazieren, und da ich auch meinen alten Gegner, den Fleischer, sah, jetzt Constable, denn der Amtsstab hing im Laden, so ging ich auch nach dem Platze, wo wir geboxt hatten, und dachte dort an Miss Shepherd und die älteste Miss Larkins und an alle die leeren Liebschaften und Feindschaften jener Zeit. Nichts schien diese Zeit überlebt zu haben als eines, und sie, immer ein Stern über mir, strahlte heller und höher. Als ich zurückkehrte, war Mr. Wickfield nach Hause gekommen. Er war wie fast täglich in einem Garten beschäftigt gewesen, den er außerhalb der Stadt hatte. Ich fand ihn ganz so, wie ihn meine Tante beschrieben hatte. Wir setzten uns mit einem halben Dutzend kleiner Mädchen zum Essen, und er schien nur der Schatten seines schönen Bildes an der Wand zu sein. Der stille Frieden, der von alters her mit diesem Ort in meinen Erinnerungen verbunden war, durchdrang ihn wieder. Da nach dem Essen Mr. Wickfield keinen Wein trank und ich keinen wünschte, so gingen wir gleich hinauf, wo Agnes und ihre kleinen Schülerinnen sangen und spielten und arbeiteten. Nach dem Tee verließen uns die Kinder, und wir drei setzten uns zusammen und sprachen von alten Zeiten. »Mein Anteil an Ihnen«, sagte Mr. Wickfield und schüttelte das weiße Haupt, »gibt mir Anlass zu vielem Bedauern, zu tiefem Bedauern und tiefer Reue, Trotwood, wie Sie wohl wissen. Aber ich möchte nichts ausstreichen, wenn ich die Macht dazu hätte.« Ich konnte das gern glauben, wenn ich das Gesicht neben ihm ansah. »Ich müsste mit Ihnen«, fuhr er fort, »so viel Geduld und Hinneigung, so viel Treue, so viel Kindesliebe ausstreichen, als ich nicht vergessen darf, und sollte ich mich selbst vergessen.« »Ich verstehe Sie«, sagte ich leise, »ich halte Sie in hoher Verehrung und habe es von jeher getan.« »Aber niemand, selbst Sie nicht, weiß, wie viel Sie getan, wie viel Sie gelitten, wie angestrengt Sie gekämpft hat, gute Agnes.« Sie hatte die Hand bittend auf seinen Arm gelegt, damit er schweige, und war sehr, sehr blass geworden. »Nun, es sei«, sagte er mit einem Seufzer und schwieg, wie ich wohl merkte, über eine Prüfung, die sie schon ausgestanden hatte oder noch ausstehen sollte und die mit dem von meiner Tante Geäußerten in Verbindung stand. »Trotwood, ich habe Ihnen nie etwas von Ihrer Mutter gesagt. Hat Ihnen jemand anders von ihr erzählt?« »Niemals, Sir.« »Es ist nicht viel zu erzählen, obgleich sie viel zu leiden hatte. Sie heiratete mich gegen ihres Vaters Wunsch, und er verstieß sie. Sie bat ihn, ihr zu verzeihen, ehe Agnes auf die Welt kam. Er war ein sehr harter Mann, und ihre Mutter war längst tot. Er wies sie zurück. Das brach ihr das Herz.« Agnes legte den Kopf auf seine Schulter und legte sanft den Arm um seinen Hals. »Sie hatte ein liebevolles und sanftes Herz«, sagte er, »und es brach. Ich wusste wohl, wie zart es war. Niemand konnte es wissen, wenn ich es nicht wusste. Sie liebte mich innig, aber war nie glücklich. Immer peinigte sie im Geheimen dieser Kummer, und da sie etwas kränklich und melancholisch war, als sie das letzte Mal abgewiesen wurde, denn es war lange nicht das erste Mal, so siechte sie hin und starb. Sie hinterließ mir Agnes, 2 Wochen alt, und das graue Haar, mit dem sie mich kennengelernt haben. Er küsste Agnes auf die Wange. Meine Liebe zu dem lieben Kinde war eine kranke Liebe, aber mein ganzes Gemüt war damals krank. Ich will nicht weiter davon sprechen. Ich spreche nicht von mir, Trotwood, sondern von Ihrer Mutter und von ihr. Wenn ich Ihnen eine Andeutung über meine Gegenwart oder meine Vergangenheit gebe, so werden Sie dieselbe schon weiterverfolgen. Was Agnes ist, brauche ich nicht zu sagen. Ich habe in Ihrem Charakter etwas von der Geschichte Ihrer armen Mutter gelesen, und so erzähle ich es Ihnen heute Abend, wo wir nach so großen Veränderungen alle 3 wieder beisammen sitzen. Ich habe alles gesagt. Sein gebeugtes Haupt und ihr Engelsgesicht und ihre Kindestugend hatten jetzt eine viel rührendere Bedeutung als früher. Wenn ich etwas gebraucht hätte, um mir diesen Abend unserer Wiedervereinigung einzuprägen, so wäre es das gewesen. Nach einer kurzen Weile stand Agnes auf, ging leise nach dem Piano und spielte ein paar von den alten Melodien, denen wir so oft in diesem Zimmer zugehört hatten. »Beabsichtigst du, wieder England zu verlassen?« frug mich Agnes, als ich neben ihr stand. »Was meint meine Schwester dazu?« »Ich hoffe nicht.« »Dann beabsichtige ich es nicht, Agnes.« »Ich glaube, du solltest es nicht tun, Trotwood, da du mich einmal frägst«, sagte sie sanft. »Dein wachsender Ruf erweitert dein Vermögen, Gutes zu tun, und wenn ich meinen Bruder entbehren könnte, könnte es vielleicht die Zeit nicht«, sagte sie mit einem Blick auf mich. »Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, Agnes. Das solltest du am besten wissen.« »Ich dich dazu gemacht, Trotwood?« »Ja, Agnes, liebes Mädchen«, sagte ich und beugte mich über sie. »Als wir heute beisammen saßen, versuchte ich dir etwas zu sagen, was mir nicht aus den Gedanken gekommen ist seit Doras Tod. Du weißt noch, als du zu mir in unser kleines Zimmer tratest und aufwärts wiesest, Agnes?« »Ach, Trotwood«, entgegnete sie, die Augen mit Tränen gefüllt. »So liebevoll, so vertrauensvoll und so jung, kann ich das jemals vergessen? Wie damals habe ich seitdem oft gedacht, bist du mir immer Schwester. Du wiesest immer nach oben, Agnes. Du führtest mich immer zu etwas Besserem. Du zeigtest mir immer Höheres.« Sie schüttelte nur den Kopf. Durch ihre Tränen sah ich das alte, trübe Lächeln. »Und ich bin dir dafür so dankbar, Agnes, so verpflichtet, dass ich keinen Namen für die Hingebung meines Herzens habe. Ich will, dass du es weißt, obgleich ich nicht weiß, wie ich dir das sagen soll, dass ich mein ganzes Leben lang zu dir hinaufblicken und von dir geleitet sein will, wie du mich durch die Nacht, die vorüber ist, geleitet hast. Was auch geschehen möge, welche neuen Bande du knüpfen mögest, welche Veränderungen zwischen uns treten mögen, immer werde ich nach dir schauen, immer werde ich dich lieben, wie jetzt und wie von jeher. Stets wirst du mir ein Trost und eine Hilfe sein, wie du es immer warest. Bis ich sterbe, teuerste Schwester, werde ich dich immer vor mir sehen, nach oben deutend.« Sie reichte mir ihre Hand und sagte mir, sie sei stolz auf mich und auf das, was ich eben gesagt, obgleich ich sie weit über ihr Verdienst lobe. Dann spielte sie leise weiter, aber ohne ihre Augen von mir wegzuwenden. »Weißt du, Agnes, dass das eben von deinem Vater gehörte seltsamerweise ein Teil des Gefühls zu sein scheint, mit dem ich dich betrachtete, als ich dich zuerst sah, mit dem ich in meiner ersten Schulzeit neben dir saß?« »Du wusstest, ich hatte keine Mutter«, entgegnete sie mit einem Lächeln, »und fühltest dich zu mir hingezogen.« »Mehr als das, Agnes. Ich wusste fast, als ob ich diese Geschichte gekannt hätte, dass etwas unerklärlich Sanftes und Mildes dich umschwebte, etwas, das bei einer anderen traurig gewesen wäre, aber nicht an dir.« Sie spielte leise weiter und sah mich immer noch an. »Wirst du mich auslachen, dass ich solchen Träumen nachhänge, Agnes?« »Nein.« Oder wenn ich dir sage, dass ich wirklich glaube, ich fühlte damals schon, dass du gegen alle Entmutigung getreulich ausharren würdest mit deiner Liebe und nie damit aufhören würdest bis zu deinem Tod, wirst du über einen solchen Traum lachen? Oh nein, oh nein! Einen Augenblick schwebte ein trüber Schatten über ihr Gesicht, aber er war schon verschwunden, als ich sie überrascht ansah. Und sie spielte weiter und sah mich wieder an mit ihrem ruhigen Lächeln. Wie ich in der einsamen Nacht nach Hause ritt und der Wind an mir vorüberzog, wie eine ruhelose Erinnerung, da dachte ich daran und konnte mich nicht von der Befürchtung befreien, dass sie nicht glücklich sei. Ich war nicht glücklich, aber soweit hatte ich getreulich mit der Vergangenheit abgeschlossen und dachte mir sie, wie sie nach jenem Himmel über mir wies, wo in der uns unenträtselbaren Zukunft ich sie vielleicht mit einer auf Erden unbekannten Liebe lieben und ihr sagen könnte, welchen Kampf ich in mir durchgekämpft, als ich sie hier unten liebte. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Februar 2025.